Dann drücke ich aufs Knöpfchen. Hurra! Hurra! Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu euren Geschichten beschäftigen. Es gibt also keine neue Geschichte. Stattdessen gibt es eure Rückmeldungen in Form des AstroGeo-Plänkels. Und das ist Ausgabe 112 von AstroGeo. Und wenn ihr euch nicht fürs Feedback interessiert, hier unser Disclaimer immer am Anfang des Geplänkels, oder wenn ihr die vorangegangenen zwei Geschichtenfolgen noch gar nicht gehört habt, dann könnt ihr wahlweise erstmal zwei Folgen zurückspringen und erstmal die anhören. Oder ihr überspringt einfach das heutige AstroGeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, denn die gibt es wirklich voraussichtlich schon in zwei Wochen. Schauen wir mal. Nein, aber wir hatten eine kleine Pause zwischen Karls und meiner letzten Geschichte und ganz viele von euch haben uns nette Nachrichten geschickt, unter anderem Lisa, Martin, Rüdiger und Sabel Sand. Und ihr habt euch und uns völlig zurecht gefragt, was da denn los sei. Eure Nachfragen freuen uns total erstmal, denn offenbar gehören wir für ganz viele von euch zur Tagesroutine oder zumindest zur zweiwöchentlichen Routine. Aber wir haben einen sehr guten Grund, warum wir drei Wochen lang pausiert hatten, beziehungsweise Karl hat einen sehr guten Grund gehabt. Denn mit anderen Worten, wie war es denn so in Island, lieber Karl, während ich hier zu Hause im Büro versauert bin? Genau, du hättest ja eine Folge machen können, ne? Aber ich war immer nicht da. Ja, bevor ich was zu Island sage, wir hatten es an ein paar Stellen geschrieben, vermutlich nicht an genug Stellen. Wir haben irgendwie noch keine Ecke auf der Webseite, wo man sowas mal eintragen kann. Das muss ich mal mehr Gedanken dazu machen. Und wenn ihr euch in Zukunft fragt, was los ist, schaut einfach am besten auf unser Mastodon-Konto. Also schauen wir, dass wir es up-to-date halten. Auf Steady, also wer uns auf Steady unterstützt, ihr solltet es auch mitbekommen haben. Auf unserer Steady-Seite gibt es auch einen Update-Kanal. Aber wie gesagt, ich gucke mal auf der Webseite, ob ich da auch noch eine Lösung finde. Und ich hatte mich jetzt ja bei Blue Sky angemeldet. Wenn ich es jemals zum Laufen kriege, dann würde ich dann da auch sowas kommunizieren. Genau, da arbeiten wir dran. Genau, Island. Ich habe da natürlich keinen Urlaub gemacht, sondern wirklich schwer gearbeitet. Vor allem Vulkanen und Vulkanologen hinterher recherchiert, was gar nicht so einfach ist. Die Vulkane wollten aber nicht ausbrechen und die Vulkanologen wollten keine Interviews geben. Jedenfalls nicht alle. Bei weitem nicht alle, die ich angefragt habe. War aber trotzdem sehr spannend und hat auch einiges geklappt. Und ich werde später sicher auch nochmal was im Podcast dazu zu erzählen. Ich muss jetzt aber erstmal einige Dinge für andere Auftraggeber aus dieser Zeit verarbeiten. Aber ich kann schon mal sagen, dass ich das Glück hatte, so helle Polarlichter zu sehen wie nie in meinem Leben. Das war unglaublich. Mitten im Lichtsmog von Reykjavik. Völlig mit bloßem Auge sowieso sichtbar, aber es zog sich über den ganzen Himmel und es bewegte sich alles und es war echt krass. Da freue ich mich für dich. Wie immer bin ich ein bisschen neidisch, weil ich habe immer noch keinen Polarlichter gesehen, aber ich freue mich für dich. Aber damit stürzen wir uns dann gleich ins Feedback zu deiner letzten Geschichte, zur Folge 110, in der du mir von der Entdeckung der Milankovitch-Zyklen erzählt hast. Milankovitch war ein Forscher, der ein Rätsel gelöst hat oder mehrere Rätsel, nämlich wie sich das Klima der Erde periodisch, also regelmäßig wiederkehrend verändert. Auch die letzte Eiszeit, denke ich, konnte er damit erklären, und zwar mit der veränderten Umlaufbahn oder der Position der Erde um die Sonne. Genau, unter anderem, genau, also da gibt es halt verschiedene Parameter, die mit der Erdbahn und mit der Eigenrotation der Erde zusammenhängen, was dann Jahreszeiten verändert und die Sonnenstrahlung, die auf verschiedenen Breiten der Erde ankommt. Und das konnte Milankovitch, der ja Mathematiker war, vor allen Dingen erklären, ausrechnen. Und es gab ein bisschen Feedback. Ich fange mal mit dem Kommentar von Manfred auf unserer Webseite an. Er schreibt: Kleines Nitpicking, der Name von Louis Agassiz, wie ich es in der Folge gesagt habe, den spricht man ohne S am Ende. Also ich habe Agassiz gesagt, weil es schreibt sich, der Nachname schreibt sich mit einem Z am Ende. Aber dieses Z spricht man nicht, also eher Agassiz. Leider war dieser Herr auch ein Vertreter pseudowissenschaftlich verbrämten Rassismus seiner Zeit, was in der heutigen Schweiz zu einigen Kontroversen über nach ihm benannten Straßen und Plätzen und einen Berggipfel geführt hat. Vielen Dank, Manfred, für diesen Hinweis. Kurz dazu, also Aussprache, Klassiker. Ich finde es bei Namen echt total schwierig, das richtig zu machen. Ich bin jetzt ja nun jemand, der Französisch gelernt hat, jetzt mit denken können. Zumal Agassiz ja auch in der französischsprachigen Schweiz sehr viel unterwegs war und ich glaube auch aus der Ecke kam. Und das ist schon, ist nicht so einfach. Ich würde aber ein ganz bisschen zurücknitficken, weil Agassiz auch in relativ jungen Jahren in die USA ausgewandert ist und dort auch noch als Wissenschaftler gearbeitet hat und dort auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und dort wird er vermutlich eher sowas wie Louis Agassiz oder so ausgesprochen. Ne? Also das ist ja immer sehr vom kulturellen Kontext abhängig, wie die Menschen dann genannt werden. Vielleicht müssen wir das nächste Mal einfach die Aussprache-Datenbank konsultieren. Ja, also ich, das vergesse ich auch immer. Ich versuche mich gerade sehr bewusst nicht an niederländische Astronomen zu erinnern, wie die ausgesprochen werden. Ja, also manchmal muss man vielleicht auch einfach beim Denglisch bleiben und die Augen zukneifen. Freut euch auf die Island-Folge, denn bei der isländischen Aussprache meine ich recht firm zu sein. Das macht großen Spaß. Das ist immer noch mein eines meiner proudest Moments, dass ich gelernt habe, wie man den Namen von diesem Vulkan ausspricht. Aber ob ich ihn richtig ausspreche mit Isländisch und sowas, habe ich keine Ahnung, aber ich kann ihn auf jeden Fall oder ich konnte ihn mal aussprechen, ohne dass ich mir die Zunge dabei abbreche, von daher. Ich werde es dann überprüfen, Karl, ich wenn du mir von Island erzählst. Genau, zum letzten Punkt von Manfred wollte ich noch ein paar Takte sagen. Also ich finde auch, dass man sowas erwähnen muss. Also es ging ja hier in dem Fall um die Rassentheorie in Anführungszeichen im 19. Jahrhundert ja leider sehr um sich greifend und hat ja auch zu vielen Dingen im 20. Jahrhundert dann geführt. Ich finde auch, bei mir verschiebt sich auch meine Haltung zu dem Thema gerade noch ziemlich stark, weil wir jetzt ja gerade ganz akut in Zeiten leben, wo in vielen Teilen der Welt Geschichtsrevisionismus betrieben wird, bis hin zu Orwellschem Neusprech. Also vor allem in den USA ist das ja gerade ziemlich schlimm und deswegen auch nochmal von mir, also es ist definitiv nicht meine Absicht, sowas unter den Tisch fallen zu lassen. Und wenn euch in Zukunft sowas auffällt, dass bei einer Person sowas auch zur Biografie dazugehört, sagt es bitte immer gerne und wir erwähnen das dann auch noch. Having said that, die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe, wo ja die Rassentheorie definitiv ein Teil davon ist, so dieser westliche Blickwinkel vieler bekannterer Persönlichkeiten dieser Zeit, ist bei persönlichen Biografien häufig auch ein komplexes Thema. Also man kann das meist ja auch nicht nur einseitig betrachten, was ja auch diese Diskussion zur Umbenennung von Plätzen und Berggipfeln in der Schweiz zeigt. Ne? Da gibt es ja auch viele Beispiele in Deutschland. Ich bin als sehr großer Freund der Geschichte immer dafür, die Geschichte auch aufzuarbeiten und die Komplexität der Nachwelt zugänglich zu machen. Und da ist dieser Podcast aber vielleicht nicht immer der beste Weg dafür, wo wir ja vor allen Dingen erstmal versuchen, ohnehin komplexe naturwissenschaftliche Geschichte zu erzählen. Was aber definitiv nicht heißt, dass uns diese Aspekte nicht wichtig sind. Und dafür gibt es immerhin so ein bisschen Raum im Geplänkel. Oder, Franzi, wie siehst du das? Ja, also ich sehe es in der Kurzfassung, ich sehe es sehr ähnlich wie du, weil es halt dann in den eigentlichen Folgen, also ich finde, es sollte schon auch Teil sein und vor allen Dingen, wenn es auch Teil der Ansicht der Geschichte ist, die wir erzählen. Ich finde aber auch, dass es dann in den Geschichtenfolgen geht's um die Naturwissenschaft und wenn dann ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es dann immer auch dann findet das alles nur noch auf der Metaebene statt und auf einmal geht's nicht mehr um die Sache an sich, sondern um diese Metaebene. Von daher, oder nein, nicht Metaebene ist auch das falsche Wort, sondern es geht dann halt eben um diese Gesellschaftsstrukturen oder um die Frage, letztendlich war der Typ jetzt ein Rassist oder nicht, ne? Und dann geht es um die Frage, können wir das überhaupt aus der heutigen Warte beantworten? Und welche Maßstäbe können wir überhaupt ansetzen für den Menschen, der vor 200 Jahren gelebt hat? Oder waren es 200 Jahre? Ja. Und dafür bin ich nicht qualifiziert. Ich habe Astrophysik studiert. Ja. Deshalb, ich finde es wichtig, dass man das eben nicht totschweigt und calling a spade a spade. Aber ich würde mich davor hüten, mich da allzu sehr einzumischen oder eine Bewertung abzugeben. Es ist halt wirklich schwer aus heutiger Sicht, diese Personen so abschließend zu bewerten, weil einerseits war die Person ja in einem anderen Kontext unterwegs. Die wusste auch nicht, was aus diesem Denken wurde dann im 20. Jahrhundert, ne, was jetzt aus unserer Perspektive wichtig ist. Und dann ist es jetzt auch, wenn wir von diesen Personen erzählen, wie jetzt Agassi, dass wir ja erzählen, was der als Paläontologe und Geologe geleistet hat, in diesem speziellen Fall. Und zur Rassentheorie hat er nicht wissenschaftlich publiziert, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war nicht sein Themenfeld und er hatte halt ein gewisses Standing als Wissenschaftler. Insofern wurde er dann auch natürlich wahrgenommen. Er hat dazu publiziert, aber halt nicht wissenschaftlich. Und insofern kann man das nicht 100% voneinander trennen. Aber wenn wir jetzt erzählen, was er geologisch getan hat, und er ist nun ein Vertreter, der das erste Mal so die Eiszeit salonfähig gemacht hat, dann ist das einfach ein anderes Thema. So, also ich finde, man kann das mit erwähnen und sollte es auch, aber es ist halt, ja, es darf nicht im Mittelpunkt stehen, wenn man diese andere Geschichte erzählt, weil sonst, kommt man nirgendwo hin. Das ist halt so ein bisschen die Herausforderung. Aber ich glaube, ja, da sind wir einer Meinung. Ja. Aber ihr könnt uns auch wissen lassen, wenn ihr ganz anderer Meinung seid. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kein ganz einfaches Thema. Okay, mach ich mal weiter, oder? Mhm. Der Markus schreibt, jetzt kommt noch so ein bisschen Lobgehudel hier, nicht nur von Markus. Das muss auch sein. Muss auch auf jeden Fall. Er schreibt nämlich, ich hatte schon länger geplant, heute zur Volkssternwarte, also ihr schreibt das, glaube ich, am Veröffentlichungstag der Folge, hier in Hannover zum Vortrag zu gehen. Laut Ankündigung geht es ausgerechnet heute unter anderem um die Arbeiten von Milankovic. Zufall, cui bono, Astrogeo scheint überall die Finger im Spiel zu haben. Bin jetzt gut gerüstet, um nachher ganz super schlaue Bemerkungen zu machen. Also freut ja, uns Markus, total. Man muss uns wissen, sind die Bemerkungen gut angekommen? Ja. Wie war der Vortrag? Genau, das musst du uns berichten. Ich merke noch an, dass die Milankovitch-Zyklen schon ein sehr großes und sehr bekanntes Thema in den Geowissenschaften sind. Also möglicherweise waren wir da nicht der ausschlaggebende Faktor. Aber Astrogeo hören kann auf keinen Fall schaden, würde ich sagen. Du musst zu Vorträgen, genau, Volkssternwarten zu gehen. Aber hallo. Ja, genau. Elke schreibt was Ähnliches. Ich kenne die Milankovitch-Zyklen, aber alles im Hintergrund und die Geschichte von Milankovitch war mir unbekannt und sehr interessant, auch endlich mal zu hören. Auch die Erläuterungen der Unterschiede von Exzentrizität, Präzession etc. war sehr hilfreich. Vielen Dank, Karl. Ja, vielen Dank. Geht zurück. Es war mir ein Anliegen, das selber mal zu verstehen, weil mir ging es wie dir, Ecke. Ich hatte davon gehört, aber kannte die biografischen Details überhaupt nicht und auch diese ganze wissenschaftliche Vorgeschichte. Und möglicherweise kommt da ja auch noch mehr. Ja, eben. Du hattest nämlich versprochen, dass da. Nein, da, ich habe ja Cliff gehangen mit euch. Ich habe euch Cliff hängen lassen. Dann gab es noch ein großes Lob von Benjamin, auch auf unserer Webseite. Der schreibt eine längere Mail, ich zitiere jetzt nur mal, er schreibt nämlich, er habe nur Bachelor BWL studiert. Zitat Ende. Benjamin, herzlichen Glückwunsch, da wäre ich. Das ist ein Studio. Da bin ich voller Bewunderung dafür. Genau. Keine Ahnung von. Was für ihn bedeutet, dass er von unseren Themen eigentlich überhaupt keinen Schimmer hat. Und dann schreibt er weiter, ich habe den Eindruck, ihr haltet das Niveau sehr niedrig. Bei dieser Folge zu den Milankovitch-Zyklen hatte ich den Eindruck, mein 8-Jähriger wäre mitgekommen. Also ich will jetzt keine langweiligen Teilchentheorien hören, aber geht in die Details, redet schnell, beschreibt komplexe Dinge ohne schlechtes Gewissen, haut die wissenschaftlichen Begriffe raus, natürlich gerne mit kurzer Übersetzung. Also ich ermutige euch, dass ihr ruhig euer Publikum fördern könnt. Fordern, sagt er, nicht fördern. Oh, fordern. ja, fördern auch, ne? Aber erstmal von mir vielen Dank, Benjamin. Ich möchte wirklich versuchen, deine Kritik als Kritik aufzufassen. Es fällt mir ein bisschen schwer, weil leider wirkt sie auf mich als Kompliment. Widersprich gerne, denn wir versuchen hier ja mit voller Absicht komplexere wissenschaftliche Zusammenhänge auf ein allgemeinverständliches Niveau runterzubrechen. Und das ist uns ja offenbar gelungen und vielleicht kam es dir auch deshalb besonders langsam vor, jetzt in diesem speziellen Fall, weil ich wirklich jedes Mal mit mir kämpfe, wenn es um komplexere Orbitmechanik geht. Da muss ich das schon allein für mich und mein eigenes Sprechverstehen sehr langsam angehen. Und ansonsten noch Pro-Tipp für Benjamin und alle anderen, denen es nicht schnell genug geht, Abspieltempo erhöhen. Bringt auch was. Ich bin dir trotzdem sehr dankbar, dass du vor allen Dingen die Orbitmechanik so langsam erklärst, weil als jemand, also ich habe keinerlei räumliches Vorstellungsvermögen, zero, nada, nix. Ja, und das ist natürlich auch im Podcast dann nochmal weiter herausfordernd. Wir haben hier keine Bilder, keine Videos, keine Slides. Wir reden miteinander und dann muss man einfach das Tempo runterschrauben. Und ansonsten, also 8-Jährige sind nicht unsere Kernzielgruppe, aber wir haben schon einige Mails von Jugendlichen gehört, die nah dran sind in dieser Alterskohorte. Und wir wollen definitiv auch euch das erzählen, wenn ihr uns gerne zuhört, finden wir das großartig. Ich erinnere mich an dieser Stelle an Aussagen von Menschen, die Sendung mit der Maus machen, die immer sagen, sehr viele Fragen bekommen die von Erwachsenen, weil sie sich darüber freuen, dass die das so gut erklären. Und ich finde, das ist eine sehr gute Messlatte. Also da sind wir weit von entfernt, denke ich, die Sachen so gut zu erklären wie die Sendung mit der Maus. Aber es ist, glaube ich, schon gut, wenn man das schafft, das so gut zu erklären, dass man möglichst viele Menschen mitnimmt. Ja, aber das wäre doch mal was, Benjamin, ich weiß ja nicht, wie viele Podcasts du anhörst oder irgendwie sowas, aber wenn du irgendeinen Podcast hast über BWL, ist mir wurscht, ob Englisch, Französisch und Deutsch läuft. Also wenn du irgendeinen Podcast hast, der mir vielleicht so ähnlich wie Astrogeo, aber diesen gesamten Wirtschaftsgerümpel und Betriebswirtschaft erklärt und oder nicht erklärt oder Geschichten daraus erzählt, was nicht Freakonomics ist, Her mit Tipps, weil ich habe von Wirtschaft keine Ahnung. Die besserste Hälfte muss mir jedes Mal dann die Zeitungsartikel erklären, die ich lese zum Wirtschaft. Also ich bin schon ein bisschen besser geworden, aber es ist eine Katastrophe. Von daher, wenn da Tipps sind, dass es auch so erklärt wird, dass es eine 8-jährige Franzi oder eine 39-jährige Franzi versteht, dann wäre ich total happy, weil ich bin jedes Mal lost. Kann ich voll unterschreiben. Hurra. Auf jeden Fall. Also auch nichts mit Wirtschaft, so von wegen Finanztipps oder investiere hier, interessiert mich nicht, sondern wie funktioniert das eigentlich? Genau. Und überhaupt? Auf der mechanischen Ebene. Ja, genau. Oh Gott, das haben wir schon wieder alle genau gesagt, da kommt unten noch was dazu. Ja, okay, das macht aber nichts. Wollen wir mal weitermachen, Franzi? Ja. Dann? Feedback zu Folge 111, Planet 9 aus dem Weltall. Ich glaube, es hat kein Mensch diese Anspielung in dem Titel verstanden. Ne? Schade. Ich weiß nicht, wer von euch den schlechtesten Film aller Zeiten, also es gibt da sicher viele, aber einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, Plan 9 from Outer Space. Tja. Gibt es einen schönen Film über den Film? Den kann ich sehr empfehlen. Ed Wood heißt der. Aber das nur am Rande. Aber eigentlich macht das ja voll Sinn, weil ich meine, wo soll ein Planet anders herkommen als aus dem All? Ja, genau. Aber in dem Film geht es um fiese Außerirdische und Zombies und so. Und Bela Lugosi spielt auch mit, der Dracula-Darsteller. Das ist sehr großartig. Oh geil, da gibt es dieses coole Lied von einer Band namens Bauhaus. Was heißt Bela Lugosi's Dead? Das ist der Hammer. Das muss ich mir sofort aufschreiben und hinterher anhören. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Wie cool. Aber in meiner Folge ging es weniger um Zombies und ich bin abgeschwiffen, es tut mir leid. Abgeschwiffen, genau. Also ich versuche wieder genau, Mist. Franzi, in der Folge hast du von Planet 9 erzählt und zwar nicht von Pluto, dem bekannten Zwergplaneten mit Herz, sondern von einer dunklen Welt viel weiter draußen im Kuipergürtel, der noch nicht mal entdeckt, sondern nur postuliert wurde oder für den es irgendwelche statistischen Argumente gibt. Und zwar auf Basis von ein paar merkwürdigen Orbitbahnen von anderen Objekten im Kuipergürtel. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen. Sehr gut. Also irgendwo ein 9. Planet da draußen, vielleicht auch nicht. Dazu schreibt Klaus Kassner auf unserer Webseite, dass auch er schon begonnen hatte, sich Sorgen zu machen, weil diese Folge doch deutlich länger auf sich warten ließ, als es dem üblichen Rhythmus entsprach. Das hatten wir eben schon. Karl war in Island. Das ist sicherlich eine sehr schwere Recherchereise und ich bin trotzdem, wie gesagt, ich saß hier zu Hause in der Zeit und. Ich saß auch mal im Hotpot, so ist nicht. Unmöglich. Auf jeden Fall, Klaus schreibt: Bei der Frage, was Halbachsen sind, gab es ein bisschen Durcheinander, bis ihr schließlich doch drauf kamt, dass eine Halbachse einer Ellipse bei Entartung zum Kreis, also wenn die Ellipse sich eher zum Kreis, wenn die weniger elliptisch wird, ein bisschen Kreis wird, bei einer Entartung zum Kreis zum Radius wird und nicht zum Durchmesser. Hurra! Wie Perihel und Aphel sich zu den Halbachsen verhalten, das war euch dann nicht mehr so klar, ist es mir auch jetzt noch nicht. Ist aber ganz einfach, solange man die Näherung verwendet, nach der die Sonnenmasse so viel größer ist als die eines Planeten, dass der Sonnenmittelpunkt und ein Brennpunkt der Bahnellipse als zusammenfallend angenommen werden können. Die Summe der Perihel- und Aphelentfernungen eines Planeten gibt dann gerade die doppelte Länge der großen Halbachse seiner Bahnellipse, denn Perihel und Aphel sind Scheitelpunkte der Ellipse. Mir fehlt schon wieder Geometrie hier, aber Bilder, naja. Ja, ich an dieser Stelle strecke ich die Waffen, das wäre wirklich im Videopodcast sehr viel einfacher. Übrigens kann man Probleme mit den Bezeichnungen der zentralkörpernächsten Bahnpunkte nicht mit fehlenden Lateinkenntnissen entschuldigen, was wir gemacht haben. Peri und Apo sind Präfixe, die aus dem Griechischen kommen. Da muss ich selber sehr lachen, lieber Klaus. Zu meiner Entschuldigung kann ich vorbringen, ich hatte nur Latein in der Schule und nicht Griechisch. Halten wir fest, wir haben keine Ahnung. Ah ja, Perina, Apofern, passt. Irgendwie so. Wir haben kompetente Hörer und da kann man noch so inkompetent sein, wenn man kompetente Hörer hat, dann gleicht das einiges aus. Zumindest, wenn man Geplänkelfolgen aufnimmt, finde ich. Ja. Vielen Dank, Klaus. Ja, vielen Dank. Klaus kommentiert ja sehr viel auf unserer Website, meistens in einer, muss ich sagen, eher epischen Länge, weshalb wir das eher selten im Astrogeoplänkel vorlesen oder aufgreifen, weil es wirklich lang ist, aber es ist sehr gut lesbar mit sehr vielen weiteren Infos. Von daher, wenn es euch interessiert, könnt ihr auch auf astrogeo.de bei den Folgen nachschauen. Es ist immer sehr konstruktiv, sehr tief weiterdenkend, die Dinge, die wir besprochen haben. Insofern, wir lesen das auf jeden Fall. Ja. Leslie schreibt via Spotify zu der Folge Planet 9, dass es einen XKCD-Comic passend dazu gibt, über die Frage, wie viele Planeten es wirklich gibt und dass das ja alles nur eine Frage der Definition sei. Angesichts der Tatsache, dass es ein Comic ist, lese ich das hier jetzt nicht vor. Aber wir verlinken euch das Ganze und ihr solltet es euch wirklich anschauen, weil es ist sehr, sehr lustig. Ich finde die letzte am besten. Only Pluto is a planet. Ja, nee, das lese ich mal ganz schnell weiter, bevor wir doch weiter. Thorsten schreibt auf der Webseite: Herzlichen Glückwunsch zur 111. Folge. Da musste ich natürlich sofort an Bilbo Beutlin denken, der an seinem 111. Geburtstag vor aller Augen unsichtbar wurde. So unsichtbar wie Planet 9 vor uns heute. Tatsächlich habe ich auch schon seit einigen Tagen auf die neue Folge gewartet und wurde nicht enttäuscht. An dieser Stelle ein ganz großen Dank an eure Arbeit bzw. Freizeitgestaltung, so schöne Folgen zu produzieren. Eine Frage habe ich aber dann doch. Wenn die 6 bekannten TNO ihr Perihel an derselben Stelle haben, bedeutet das dann nicht, dass sie in einer Resonanz mit Planet 9 stehen müssen oder sich irgendwie miteinander gegenseitig beeinflussen? Denn ich habe immer gedacht, dass Planetenbahnen auch selbst rotieren, also sich das Perihel verschiebt und das wahrscheinlich in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wo ist mein Denkfehler? Lieber Thorsten, da ist kein Denkfehler. Das ist so. Das sind diese Resonanzen mit einem angenommenen Planet 9 und diese Beeinflussung der Umlaufbahn ist genau das, wo man eben dann aus Simulationen schließt, dass man das damit erklären könnte, dass da ein Planet 9 ist. Also das ist genau letztendlich das, dass du denkst, okay, du hast diese Umlaufbahnen, dieser TNOs mit dem Perihel und dann denkst du dir eben genau, das ist komisch, das scheint in dem Fall in Resonanz zu stehen mit irgendwas anderem. Und dann könntest du eben in diesen über Simulationen daraus schließen, dass da eben ein Planet letztendlich auf der anderen Seite des Sonnensystems dazu passen würde. Also du hast keinen Denkfehler gehabt, aber es ist sehr, sehr, sehr, sehr viel komplexer, als ich das jetzt eben hier auch sehr, sehr, sehr verkürzt dargestellt habe. Es gibt auch einen Fachartikel dazu aus dem Jahr 2017 unter anderem, den verlinken wir euch auch. Da ist das alles nochmal genauer aufgeschlüsselt, aber das ist eben genau diese Fragestellungen, dass du diese komischen Eigenschaften hast, dieser Bahnen, und dann eben versuchst zu erklären, warum das so ist und ob das überhaupt so komisch ist. Also ist es überhaupt eine Anhäufung oder eben nicht. Dann schreibt Markus auf der Webseite, dass er das statistische Gegenargument nicht ganz verstanden hat. Also man hat jetzt 3000 TNOs, von denen aber, wie ich es rausgehört habe, schreibt Markus, die allermeisten friedlich und brav im Kuipergürtel auf wenig aufregende Weise ihre Bahnen ziehen. Dann finden Brown und seine Gang da 14 Objekte, die nicht nur komplette Ausreißer sind, sondern alle diese nah beieinander liegenden Perihelpunkte haben. Ich habe jetzt nicht wirklich aus der Folge herausgehört, dass in der Menge der bekannten TNOs so viele Objekte enthalten sind, die sich auf anderen exzentrischen Bahnen weit außerhalb des Kuipergürtels bewegen, dass diese 14 damit statistisch plausibel als Resultat einer zufälligen Verteilung aufgefasst werden können. Und dann findet eine andere Gang, das war eine andere Forschungsgruppe, irgendwie 4 andere von TNOs, von denen 2 ins Bild passen würden, klingt für mich nicht nach Gegenargument, sondern eher als Stütze der Hypothese. Wie gesagt, trotz Dartscheibe, die statistischen Zweifel habe ich leider nicht geschnallt, sorry. Es ist so, dass wenn du 4 Körper hast, von denen 2 in dein Bild passen und 2 aber gar nicht, dass es dann rein statistisch ein Nullergebnis ist. Auch wenn es halt nur 4 sind, leider Gottes. Das klingt erstmal komisch. Es ist richtig, dass die allermeisten der bekannten TNOs sind im Kuipergürtel. Also die sind harmlos für diese Hypothese von einem Planet 9. Die Schwierigkeit kommt daher, dass diese inzwischen anfänglicher 6 und dann jetzt 14 TNOs, die komisch sein sollen und die eben auf die Existenz eines Planet 9 hinweisen würden, laut Brown, Buttigin und anderen Forschern, die haben unter anderem so komische Bahnen, weil eben nur ihr Perihel, also diese Häufung dieses Perihels, liegt unter anderem auch daran, dass man TNOs mit den Bahnen, wie die haben, eigentlich nur gut beobachten kann, wenn sie sich gerade diesem Perihel nähern oder in der Nähe dieses Perihels sind. Und davon kennt man eben jetzt in dem Fall 14 oder ja, inzwischen ja eine Handvoll, sage ich mal, eine bessere Handvoll. Aber du weißt nicht, ob es dann wirklich nur in Anführungszeichen, ich sage es mal, diese 14 gibt, die so komisch sind. Oder ob du alle anderen, ich sag mal 5000 TNOs, die ähnlich komische Bahnen haben und ähnlich komische Perihelpunkte und so weiter, pipapo, ob es die nicht auch gibt und du die bislang nur nicht gesehen hast, weil die eben gerade nicht sich nahe ihres Perihels befinden. Mhm. Die befinden sich ja nur einen sehr geringen Anteil ihrer Zeit nahe des Perihels. Das ist das eigentlich, was damit gemeint ist. Ja, also den Großteil der TNOs, die man bislang kennt, ist im Kuipergürtel, aber ich sag mal auch, der Kuipergürtel, das ist low-hanging fruit. Das sind ja gerade die, die du schon entdeckt hast, weil sie so leicht, relativ leicht zu sehen sind. Relativ leicht, also ne, auch Pluto gehört letztendlich dazu. Und diese anderen TNOs sind so abgekracht und so weit da draußen, dass du keine Ahnung hast, dass es sie gibt und die sind eben sehr schwer nachzuweisen. Und deshalb ist das eben auch so, mag das so komisch erscheinen, dass man auf so große Schlüsse schließt von ja, 14 TNOs oder warum auch ein statistisches Gegenargument mit 4 TNOs durchaus ins Gewicht fallen kann, weil du eben überhaupt gar keine Ahnung hast, wie viele TNOs da draußen überhaupt sind, die eben ähnlich komische Umlaufbahnen haben könnten. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Hat das Sinn gemacht, Karl? Du schaust ja, verwirrt. Ich fand das gut. Ja, also mir, gut. Das war mir tatsächlich nicht klar, dass es nicht so leicht ist, diese Perihelpunkte zu bestimmen. Nein, die Perihelpunkte zu bestimmen durchaus. Also wenn du die erstmal hast, da kannst du die Bahn ausrechnen. Das Problem ist, dass diese TNOs, ich kriege das jetzt nicht mehr so genau zusammen, aber ich sag mal so, diese Perihelpunkte sind weiter weg von der Erde als die gesamte Umlaufbahn von Pluto. Genau, das ist ja. Okay, so. Und ansonsten dümpeln die noch sehr viel weiter außen im Sonnensystem. Wo sie quasi unsichtbar sind, genau. Wo sie für uns unsichtbar sind. Ja. Und deshalb können wir derzeit nur die TNOs, auch das nur mit sehr viel Aushalt, aber deshalb können wir nur die TNOs nachweisen, die sich eben nahe diesem Perihelpunkt befinden, diesem erdnächsten Punkt oder diesen sonnennächsten Punkt. Und die anderen? Und alle anderen TNOs, die wir schon kennen, die nichts damit zu tun haben, die haben halt auch einfach nichts damit zu tun. Ja, die sind sozusagen in der Schwerkraft nicht gestört oder so gering gestört, dass man sowieso nicht nachweisen kann. Und genau. Ja. Ja, schwierig, ne? Das ist, sind diese, keine Ahnung, das ist ein Unknown fast, ne? Also wir wissen nicht, ob sie da sind irgendwie. Also es ist schwer damit zu argumentieren irgendwie. Ja, und du weißt eben nicht, das ist auch, du weißt es eben nicht. Sind da draußen noch weitere Weirde oder erhärtet es dann eher, dass man merkt, okay, diese Populationen sind wirklich komisch und schießt auf Planet, deshalb freuen sich ja alle so aus Vera Rubin Observatory, weil das eben alleine die Statistik erhöhen kann, weil du dann eben nicht mehr nur, ich sag mal, 4000 TNOs kennst, sondern 40.000 und weil das dann einfach... Das ändert was, das ändert die Stichprobe und dann du hast einfach eine bessere Idee, wie die Architektur dieses äußeren Sonnensystems allgemein aufgebaut ist. Aber bis dahin ist es einfach so fast ein weltanschauliches Thema, ne? Du kannst daran glauben, aber du weißt halt, man kann es gerade nicht nachweisen, also bis Vera Rubin dann Daten geliefert hat. Genau. Und es ist möglich, aber man kann es auch nicht falsifizieren momentan. Ja. Ich meine, der wissenschaftlich könnte man ja sowieso sagen, oder wenn man jetzt wissenschaftstheoretisch argumentiert, dass es war jetzt nicht so ganz so sauber, weil auch diese weirden 14 TNOs oder diese 6 TNOs, da sind auch Brown, Bettingen et al. Inzwischen auch von weg, dass das wirklich so klar auf den Planet 9 hindeuten würde und sagen, ja, aber stattdessen gibt es noch die und die und die Population und die sind auch komisch und das passt. Aber es gab in dem Sinne nie so sauber eine Hypothese, dass du sagst, okay, ich habe die Hypothese eines Planeten mit der und der Umlaufbahn und daraus treffe ich die und die Vorhersagen, die ich dann falsifizieren kann. Also, aber letztendlich, Klarheit wird hoffentlich das Rubin Observatorium bringen, was jetzt im Juli sein First Light haben wird und dann, ich glaube, gegen Ende des Jahres die wissenschaftlichen Beobachtungen, den wissenschaftlichen Betrieb aufnehmen wird. Gott, sobald dem nicht auch noch das Budget gekürzt wird, das ist ein amerikanisches Teleskop. Aber sie haben es jetzt immerhin gebaut, aber gut, weiß man nicht. Mal schauen. Das James Webb auch, kann man ja immer noch das Budget kürzen. Egal, also nicht egal, aber sprengt auch den Umfang dieses Astrogeoplänkels. Zu guter Letzt, zur Folge von Planet 9 möchte ich noch einen Teil aus einer E-Mail von Hans Werner vorlesen. Da ging es um Toline, weil ich hatte auch Toline erwähnt in meiner Folge. Unser Lieblingsthema. Unser Lieblingsthema. Und zu guter Letzt schreibt er etwas, was ich sehr schön finde. Nämlich, er schreibt, bei einem Besuch im Radioteleskop Effelsberg-Bonn länger her berichtete uns ein Wissenschaftler, dass man im Zentrum unserer Milchstraße eine Aminosäure entdeckt habe, die hier auf der Erde nach Himbeeren schmecken würde. Das haben wir dann im Web auf einer seriösen Seite bestätigt gefunden. Voller Ehrfurcht kommt seitdem Himbeermarmelade aus Brötchen. Vielen lieben Dank, Hans-Werner. Das wäre doch mal Astrogeo-Merch. Himbeermarmelade. Oder wir könnten dann Honig irgendwie als himmlischen Honig verkaufen, aber ich glaube, dann kommt man mit irgendwelchen Lebensmittel-Dingern in Überkreuz. Aber ja, Himbeermarmelade. Himmlische Himbeermarmelade. Finde ich gut. Finde ich gut. Und da sieht man wieder, dass Astrophysik auch ganz viel mit dem Alltag zu tun hat. Und das ganz ohne astrologische Gedanken. Sehr schön. Hart wissenschaftlich. So. Dann gab es noch ein bisschen allgemeines Feedback, nicht folgenspezifisch. Soll ich mal da ansetzen? Richtig. Ich gebe dir dann den Staffelstab. Also der Markus schreibt auf Spotify, genau, toller Podcast. Schade nur, genau, dass immer mal wieder genau das Wort genau völlig zusammenhanglos eingefügt wird. Aber das ist genau gerade bei vielen Podcasts so. Genau. Du hast es ja schon angekündigt, Franzi. Ich habe, genau, es ist neu tatsächlich. Ich habe nachgezählt und bin für die Folge 111 zu Planet 9 auf genau 44 Mal genau gekommen. Bist du sicher? Das Transkript ist sicher. Okay. Aber Immerhin, wenn ihr euch noch an die große oder kleine tatsächlich Debatte vergangener Astrogeoplänkel erinnert. Das Wort tatsächlich haben Karl und ich in derselben Folge 111 nur 6 Mal benutzt. Daraus schließe ich, dass genau unser derzeitiges Lieblingsfüllwort ist. Wir sind offen für eure Vorschläge, was unser nächstes Füllwort werden soll. Als Fränkin stimme ich für Fei. Fei ist fränkisch. Ah. Ich habe das sogar auf dem T-Shirt. Ah, okay. Wieder was gelernt. Gell? Wieso, was dachtest du denn, wo das herkommt? Also ich habe einen Bekannten, der auch aus Nürnberg ist, aber irgendwie... Der, ja, das, Nürnberg der das ist in Mittelfranken. Ja, richtig. Ja, richtig. Aber irgendwie, der hat aber auch irgendwie, die Eltern kommen beide aus Schwaben, glaube ich. Und deswegen war mir das zumindest damals nicht klar. Und ich kenne zu wenig Franken. Aber alle Franken, die ich kenne, sind total nett. Ich mag sie immer. Gell, Franzi? Also, ja. Ja, ich würde hoffen. Ich muss jetzt auch aufpassen, was ich sage. Aber ich mag Franken immer eigentlich aus dem Bauch raus. Geht mir so, als geht mir eigentlich. Eigentlich wäre auch ein gutes Füllwort. Ja, okay. Lassen wir das, wow. Aber das Füllwörter-Thema kann man immer wieder neu anfangen, ne? Ja, es wechselt sich ja offensichtlich genau. Durch. Offensichtlich ist auch ein gutes Füllwort. Oh, ich kann offensichtlich. Mal, sobald ich jemals meinen Blue Sky-Account mich wieder ans Passwort erinnere und mich einlogge und irgendwas damit mache, dann kann ich meine Abstimmung. Gehen auf Blue Sky-Abstimmungen, kann ich eine Abstimmung machen für das nächste Füllwort du jour. Genau, wir können auch einfach. Genau. Das kriege ich vielleicht in meinen Produktionsworkflow rein, dass ich einfach immer das Füllwort der Folge irgendwo noch hinsetze. Und dann kann man gleich die Abstimmung für das nächste. Wobei ich will mich da eigentlich nicht programmieren lassen. Also ich glaube, das funktioniert nur, es wird nur schön, wenn wir das einfach aus dem Bauch raus machen. Wenn man organisch 44 Mal ein Füllwort spammt, du hast vollkommen recht. Ja. Dann haben wir auf Mastodon was bekommen. Möchtest du das vorlesen? Ja. J schreibt auf Mastodon, huhu, vor vielen Jahren durften wir eine absolut coole geologische Exkursion im Hegau genießen. Seither suche ich immer mal wieder nach solchen Exkursionen in der Region, leider ohne Erfolg. Hast du eine Idee, wo ich erfolgreicher suchen könnte oder will Astrogeo mal eine Exkursion veranstalten? Wo ist denn das? Wo ist denn Hegau? Das Hegau, das ist da so Richtung Bodensee, Freiburg, so irgendwo dazwischen. Ach, Bavü. Ganz, ganz grob. Und das ist auch ein Vulkangebiet. Ein relativ kleines. Ich glaube, Singen am Hohen Twiel, das ist einer der Orte. Und der Hohen Twiel ist so ein Vulkanrest, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wahrscheinlich stimmt es nicht, weil ich sage es gerade aus dem Bauch raus. Aber so ganz prinzipiell zu dieser Idee fand ich das einen sehr reizvollen Gedanken, mal so eine Podcast-Exkursion zu machen. Ich habe leider sowas aber noch nie organisiert oder angeboten. Ich denke aber mal drüber nach. Oder wir denken drüber nach. Wir machen den Astrogeo-Wandertag. Ja, genau. Also man muss da wahrscheinlich ein paar Gedanken drin verschwenden und deswegen sage ich auch jetzt mal ganz ins Unreine, da ich auch weiß, dass ja einige GeowissenschaftlerInnen zuhören, wenn ihr eine Idee habt für einen Ort, der einerseits spannend genug ist, um dort eine größere Wanderung zu machen und auch vielleicht eine mehrteilige geologische Geschichte zu erzählen. Und ja, keine Ahnung, man könnte dann ja auch noch irgendwie vielleicht was Astronomisches finden. Im Zweifel guckt man sich Sterne an oder geht in ein Planetarium oder so. Ich habe auch neulich jetzt gerade gedacht, wo das Effelsberg-Teleskop genannt ist. Ne? Also das steht ja in der Eifel. Eifel wäre tatsächlich ein Ort, wo man Astro und Geo super kombinieren könnte. Oh, ich war noch nie bei dem Radioteleskop. Ich habe es echt noch nie geschafft. Echt? Also Effelsberg war ich schon mehrmals. Da gibt es auch noch so ein kleines, das ist quasi das Vorläuferteleskop, der Astropeiler Stuckert. Das ist, war total verrottet und das hat ein Verein quasi wieder lauffähig gemacht. Da ist ganz viel analoge Technik drin oder zumindest so prädigitale Technik drin. Und das ist auch total spannend, sich das anzugucken. Und wie gesagt, Eifel ist halt eines der wenigen Vulkangebiete in Deutschland. Insofern... Das wäre vielleicht eine Idee. Also insofern, also wenn ihr solche Ideen habt oder auch irgendwie Menschen kennt oder selber Lust drauf hättet, uns da zu unterstützen, vielleicht auch organisatorisch, dann tut das mal. Weil leider ist das als Overhead für uns schon ein großer Aufwand. Also das können wir wahrscheinlich nur mit der Community irgendwie zusammen machen. Also ich glaube, Franzi, wir hätten beide Lust drauf, aber ja, das müsste man Lust mal drauf, aber müsste man halt ja. ja, gut planen, langer Vorlauf und sicher auch so die ein oder anderen Dinge dann klären. Und das hilft natürlich, wenn da viele mit anpacken und uns unterstützen. Also das ist auch was, ja, mache ich einen Punkt an der Stelle. So, nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt uns ja erstmal wissen lassen, hättet ihr überhaupt Bock auf einen Astro-Geo-Wandertag? Genau. Ich nenne es einfach Astro-Geo-Wandertag, Betriebsausflug. Genau. Jens schreibt noch per Mail: Neugierde mit euch zu befriedigen macht einfach Spaß und ist die eigentliche Triebkraft, die uns einst aus den Höhlen gelockt hat. Das finde ich nicht schlecht, denn Astro-Geo uns aus den Höhlen gelockt hat. Ich höre euch auf Spotify hoch und runter und verliere beim Springen von Folge zu Folge zum Teil den Überblick, denn bei Spotify sind die Folgen nicht nummeriert und so kann ich den Querverweisen nicht immer folgen, lässt sich eine Nummerierung einpflegen. Ja, danke Jens. Hm. Wir hatten da auch, glaube ich, mehr Austausch dann noch dazu. Kurze Antwort auf Jens' Frage erstmal. Es ist prinzipiell zwar möglich, aber das würde dann dazu führen, dass wir da den eigenen Feed dann nochmal einfliegen müssen. Da weiß ich nicht, ob wir den erstmal alle Hörer darüber verlieren. Also da sind so ein paar Sachen. Spotify regelt da Dinge anders, als Apple Podcasts das tut, weil eigentlich ist in unserem Feed eine Folgennummer. Spotify zeigt die nur nicht an. Also ich glaube, das Problem liegt eigentlich bei Spotify. Aber ich würde jetzt gerne Jens' Mail für ein paar grundlegende Gedanken nutzen. Zum einen, sehr viele von euch hören uns über Spotify. Ich würde sagen, so ungefähr 40% unserer HörerInnen. Was gut ist, weil wir freuen uns, dass wir euch auch darüber erreichen. Allerdings ist für uns Spotify nicht die Plattform der ersten Wahl, weil leider können wir da halt nicht alles so gestalten, wie wir das gerne würden. Dazu gehört die Nummerierung. Auch eine Misconception, die viele von euch immer mal wieder äußern, ist, wir bekommen kein Geld von Spotify. Also Spotify ist zwar offen für freie PodcasterInnen wie uns, aber man darf da halt sein Feed anmelden und Hörer einsammeln, aber das war's auch. Also wir kriegen keinen Cent von Spotify. Es gibt einen sehr viel besseren Ort, wenn ihr in unserem Archiv wühlen wollt und alte Folgen suchen wollt. Und das ist unsere Webseite astrogeo.de. Da gibt's die Folgen in chronologischer Reihenfolge. Da könnt ihr nach Staffeln, nach Themen sortieren. Und da können wir auch Dinge leichter ändern. Also wenn ihr da Anmerkungen oder Bitten habt, da bin ich gerne bereit, auch ein bisschen Zeit zu investieren. Und ganz am Rande, wenn ihr Spotify nicht eure Metadaten in den Rachen werfen wollt, also Spotify speichert ja nun mal, wann ihr welche Folge hört und wie lange und wo ihr aussteigt, ne, ist für uns natürlich auch irgendwie interessant. Aber vielleicht wollt ihr das ja gar nicht, dass diese Daten rausgegeben werden. Dann könnt ihr natürlich Astro-Geo auch auf einer beliebigen Podcatcher-App eurer Wahl hören. Ich empfehle da auch direkt was, weil ich habe da auch so meine Vorlieben. Da gibt's sehr viele. In der Apple-Welt gibt's Pocket Casts, was da sehr verbreitet ist und was ich auch momentan nutze. Auf der Android-Welt gibt's zum Beispiel AntennaPod, was sehr weit verbreitet ist. Und über diese Apps könnt ihr Astro-Geo genauso abonnieren und runterladen wie auf Spotify und das ganz ohne Zwischenstation einer kommerziellen Plattform. Und wir können dann übrigens auch gar nicht kriegen. Also wir kriegen nur mit, dass es einen Download gibt. Wir kriegen nicht mit, wer diesen Download getätigt hat und wer wann wie viel gehört hat. Also das ist auch sehr datensparsam, so datensparsam wie es sein kann. Das sage ich nur mal am Rande, weil es gibt mittlerweile sehr viele Menschen da draußen, die Podcasts nur über Spotify konsumieren und auch gar nicht wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Deswegen finde ich, kann man auch mal erwähnen. Das finde ich, also ich finde, als in der Hinsicht old fart wahrscheinlich. Finde ich das kurios. Also nicht kurios. Ich finde es nicht kurios in dem Sinne, dass es so ist, aber wenn das geht ja wahrscheinlich genauso, wenn man die Entwicklung von Podcasts von Anfang an miterlebt hat und du ja sogar mitgemacht, vor allen Dingen mit Astro-Geo ja auch schon, finde ich es interessant, die Hörgewohnheiten oder wie das konsumiert wird. Ich meine, Podcast, der Name kommt von iPod, also es war ja ursprünglich ein iTunes-Ding, ne, von Apple. Und dann war das eigentlich aber jahrelang so, dass Podcasts waren immer frei verfügbar und über RSS-Feeds einfach runterladbar. Also es gab in dem Sinne ja keine dezidierte Plattform dafür. Das war so ein bisschen das Ding bei Podcasts, dass das so war. Und auch als wir, ich hatte ja mit unserer lieben Kollegin Martina Preiner, hatte ich ja vor Astro-Geo hatte ich ja ein paar Jahre lang einen Podcast bei Audible und oder zum Quadrat. Das ist ja in dem Sinne geschlossen. Du kanntest und kannst, denke ich, diese Podcasts eigentlich nur abrufen, wenn du ein Audible-Abo hast. Und dann funktioniert das auch in der Audible-App. Und als wir damals gestartet sind, da gab es dann auch einiges Feedback, wo das super negativ bemerkt worden ist, dass der nur auf dieser einen Plattform verfügbar ist, weil damals noch das Verständnis von Podcasts eher so war, dass die halt jederzeit frei abrufbar sind, von überall her, unabhängig von der App. Und natürlich dadurch, dass Spotify so eine weite Verbreitung hat und du ja dann Podcasts halt auch einfach da anhörst, wo du deine ganze Musik anhörst und so weiter, ist es halt so, ne, und dass auch einige Podcasts Spotify-exklusiv sind, die da, verändert sich das wieder, dass das auch, ja, wieder, also es geht wieder so in die Richtung, okay, das Podcasts wohnen halt alle da und du siehst dann nicht mehr so die Alternativen, weil das halt ist, aber ich finde das interessant, das nachzuverfolgen, gerade natürlich bei Podcasts, wie sich das so verändert hat im Laufe der Jahre. Und ich glaube, es ist jetzt in diesen Zeiten, jetzt fange ich schon wieder mit düsteren Gedanken an, aber es ist in diesen Zeiten auch sinnvoll zu wissen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, außer so eine große Plattform zu verwenden, weil wie man am Twitter-Kauf von Elon Musk gesehen hat, kann so eine Plattform halt auch schnell mal gegen die Wand gefahren werden, ne? Und dann heißt es aber zum Beispiel für einen Podcast wie Astrogeo nicht, dass der dann nicht existiert mehr. Und das ist, bedeutet aber natürlich auch für uns ein gewisses Risiko als Podcast, dort zu sein und dort sehr viele HörerInnen zu haben, weil halt die Plattform auch von heute auf morgen sagen kann, irgendwie, euch wollen wir nicht mehr. Warum auch immer. Und dann sind halt auch alle Hörer, die uns darüber gehört haben, erstmal weg für uns. Deswegen finde ich, kann man das auch mal erwähnen nebenbei, dass wir nicht nur auf Spotify sind und wenn ihr uns dort aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr findet, wir sind weiter da. Ja. Da gehen wir zumindest von aus. Unabhängig von der Plattform. Dann schreibt noch Johannes in einer Mail, wenn ich das als Feedback geben darf, ich erlebe häufiger bei Podcasts, dass sie nicht richtig klar machen, welche Vorteile ein Abo hat. Bei euch zum Beispiel ist mir nicht klar, soll ich lieber Riff Reporter abonnieren? Ja, also das ist unser Rausschmeißer immer, dass wir darauf hinweisen, abonniert doch gerne ein Riff-Reporter-Abo und wir meinen das genauso. Also Riff-Reporter ist ein Projekt, wo wir dazu gehören. Also wir sind auch da so ein bisschen unabhängig. Wenn Riff-Reporter irgendwann nicht mehr funktioniert, dann würden wir, glaube ich, auch weiter podcasten. Aber wir sind jetzt erstmal aus Überzeugung dabei, weil es ist eine Genossenschaft und das ist kein renditeorientiertes Projekt oder so, sondern das ist halt ein Projekt, was gut ist, was auch guten Journalismus macht. Auch sehr viele Dinge, die neben dem laufen, was wir hier machen. Und wir bekommen auch ein bisschen Geld von Riff Reporter. Das heißt, euer Abo geht auch wirklich zu einem Teil zu uns. Und das ist nichts, was unser Projekt finanziert, aber das ist auch schon etwas. Und insofern meinen wir das genauso. Also wenn ihr der Meinung seid, das Riff-Abo ist gut für mich, weil dann kann ich da auch mitlesen und mich interessiert das, dann macht das. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt eigentlich vor allen Dingen den Astrogeo-Podcast unterstützen, dann nutzt einen der direkteren Kanäle. Also das ist, da sind wir beide mit beiden Dingen sind wir d'accord. Ja. Ja. Richtig. Und dazu passend schreibt Martin via Spotify. Hallo Franzi und Karl, ich schätze euren Podcast auch sehr, höre euch sehr oft, auch mehrfach. Die Plänkelfolgen, finde ich allerdings irgendwo zwischen langweilig bis überflüssig. Ich würde mich freuen, wenn der Anteil der richtigen Folgen eher größer als kleiner wird. Lieber Martin, mein Herz ist gebrochen. Nein, Spaß beiseite. Das kann ich verstehen. Das würde uns auch freuen. Also, dass der Anteil der Geschichtenfolgen eher größer als kleiner wird und dein Feedback, und wir hatten jetzt ja auch schon eben ein bisschen über Geld gesprochen, nehmen wir als eine gute Überleitung dafür, dass jetzt eigentlich gegen Ende der Folge wollten Karl und ich eigentlich um Geld anhauen, aber das klingt so blöd. Wir müssen über Geld reden. Wir müssen über Geld reden. Nein, Spaß beiseite. Also, warum gibt es nicht mehr Geschichtenfolgen? Eine Antwort darauf lautet sicherlich, dass Karl und ich uns das finanziell nicht leisten können im Moment. Es liegt nicht an der mangelnden Lust, aber es ist ja so, dass zum Beispiel für mich, je nach Geschichte, die ich erzähle, dauert das oder ist der Zeitaufwand für mich, wenn ich eine Geschichte erzähle, die ich vorher noch nicht recherchiert habe oder irgendwie sonst journalistisch bearbeitet hat, mit Recherche und Skriptschreiben und Aufnahme und Nachbearbeitung und Metadaten und Pipapo, das können bis zu 5 Arbeitstage sein. Und das hatte ja auch ein Hörer, denke ich, oben geschrieben, so Freizeitgestaltung. Letztendlich ist das halt aber eine Arbeitszeit. Also ich sitze ja nicht jeden Abend nach meiner eigentlichen Arbeit da und mache das, sondern ich nehme mir die Zeit in meiner Arbeit dafür als freiberufliche, selbstständige Journalistin. Und das ist 5 Arbeitstage, das ist eine ganze Woche, das ist eine Zeit, in der ich mit bezahlten Aufträgen für Auftraggeber Geld verdienen könnte, was ich nicht tue, weil ich gerne Astrogeo mache. So. Und dann ist die Frage, warum nicht mehr Geschichtsfolgen, ganz einfach beantwortet, weil ich kann mir das, oder ich leiste es mir, oder wir leisten es uns, dass ich sage, okay, auf eine Woche Einkommen, sage ich mal, pfeifig, aber 2, stell dir vor, ne, wir verdoppeln die Frequenz der Folgen, 2 Folgen oder 2 Wochen pro Monat, das kann ich mir nicht leisten. Also das wirklich, das ist eine finanzielle Frage. Und daher kommt das. Ich meine, bislang ist Astrogeo, und an der Stelle schon mal jetzt noch vielen dicken, dicken, dicken, fetten Dank an alle, die uns unterstützen. Finanziell, ob über Riffreporter oder direkte Überweisungen oder über Steady, was ja auch geht. Das ist der Hammer und das wird auch immer mehr. Aber das deckt lange nicht das, was diese Arbeitszeit kostet. Boah. Genau, und bislang ist halt Astrogeo aber halt auch werbefrei. Und wir hätten eigentlich auch gerne, dass das künftig so bleibt, oder? Was meinst du, Karl? Auf jeden Fall. Was hast genau, du denn dazu? Ich rede die ganze Zeit. Ich würde das voll unterstreichen, alles, was du sagst. Auch nochmal unterstreichen, dass mir und, ich glaube, uns beiden das Recherchieren und Erzählen der Geschichten auch wirklich Spaß macht. Also das ist gar nicht das Ding, dass wir irgendwie jetzt sagen, irgendwie nochmal eine Geschichte mehr im Monat erzählen, dass wir da keine Lust drauf hätten. Wir hätten da schon Lust drauf. Ja, dann wäre da sofort dabei. Aber wir müssen das irgendwie betriebswirtschaftlich betrachten in dem Fall. Weil dann so ein halb ehrenamtliches Projekt, was das hier leider noch ist, na, also es ist nicht voll ehrenamtlich, aber es ist auch nicht voll finanziert, da können wir dann unsere Miete nicht mehr zahlen. Und deswegen reden da jetzt schon so intern ein paar Wochen bis Monate drüber, dass wir zwar einerseits es ablehnen, Matratzenwerbung zu machen und werden es in Zukunft... Wir haben nichts gegen Matratzen übrigens, nein, das wollte ich nochmal sagen. Wir haben nichts gegen Matratzen, wir haben was gegen Werbung, weil wir halt als Journalisten auch so ein bisschen an unserer Glaubwürdigkeit hängen und wir beide nicht der Meinung sind, dass das der zuträglich wäre. Aber ja, vielleicht kriegen wir das ja hin, mehr von euch zu überzeugen, uns regelmäßig einen kleinen Betrag zu überweisen. Und das ist was wir versuchen wollen in den nächsten Ausgaben, einfach mal öfter darauf hinzuweisen. Und wir werden das versuchen so zu machen, dass es niemanden nervt. Und wenn es euch nervt, dann sagt uns das bitte. Und wenn ihr andere Ideen habt, wie wir vielleicht vorankommen können mit unserem Spendenaufkommen, weil das ist wirklich, glaube ich, die schönste und eleganteste Lösung, einfach mehr Spenden zu bekommen. Ja, dann bleibt der Podcast grob so, wie er ist. Und wir können vielleicht wirklich irgendwann darüber nachdenken, Sonderfolgen einzulegen und mal noch eine weitere Geschichte zu erzählen. Also macht euch darauf gefasst, dass wir da vielleicht öfter darauf hinweisen und genau, meldet euch gerne, wenn ihr Ideen habt. Wir könnten auch sowas wie einen Merchandising-Shop vielleicht mal einrichten, aber da auch ist die Frage, ob wir da schon groß genug dafür sind. Aber wenn wir jetzt 300 Mails kriegen von euch, wir wollen ein Astrogeo-T-Shirt, dann können wir auch darüber mal nachdenken. Also beteiligt euch gerne wir werden ja im Laufe des Jahres da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen den Druck erhöhen. Ja, den Druck erhöhen, Karl, also Gottes Willen. Nein, das ist so, also keine Ahnung, das ist immer so ein bisschen, das ist, also, ja, über Geld reden tut, glaube ich, keiner gerne und das ist auch ein bisschen blöd. Wir weisen uns darauf hin oder wir werden das öfters ansprechen, aber auch nicht in epischer Länge, jetzt nicht so lange wie jetzt heute, wo wir das zum ersten Mal so dezidiert aufgreifen, Aber es ist halt was, oder was halt, das ist auch einfach eine Erklärung. Zum Beispiel, wie, warum ist dann halt zum Beispiel auch so eine Pause wie jetzt. Wenn Karl auf Recherchereise ist, ist es halt auch so, ne, dann hast du halt auch, wenn du wiederkommst, hast du halt auch erstmal deine Aufträge abzuarbeiten. Ich arbeite seit Beginn diesen Jahres auch sehr viel mehr selbstständiger, freiberuflicher. Da muss ich halt auch erstmal, ich muss halt echt gucken, dass die Auftragslage halt passt und das halt so ist, weil in dem Sinne, wir haben ja auch dann keinen Urlaub oder so, also bezahlten Urlaub oder irgendwie Krankheit oder irgendwie so. Und das fand ich schon immer, Miete zahlen ist halt ein hart spannendes Konzept. Ich mag immer noch die Idee von Merch, wobei ich auch denke, das ist wahrscheinlich eher Nullgeschäft, aber vor allen Dingen finde ich es super fad, aber vielleicht liegt es auch an mir, weil ich 3000 Band-T-Shirts zu Hause liegen habe. T-Shirts so fände ich doof. Ich fänd Himbeermarmelade fände ich eigentlich ganz geil. Mhm. Oder Honig. Irgendwann gibt es das immer noch. Ich habe das Tape-Deck inzwischen schon hier stehen und muss nur noch das Kabel austesten. Irgendwann wird es die Astro-Geo-Folge auf Kassette geben. Kreative Ideen für Merch-Produkte nehmen wir auch entgegen. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, da wollte ich schon immer irgendwie Astro-Geo-Branding drauf haben oder findet ihr witzig, lasst es uns doch wissen. Ja. Offensichtlich, Karl und ich machen uns Gedanken, wie wir nachhaltig weitermachen mit AstroGeo, weil wir nachhaltig weitermachen wollen, weil es uns genau. Sehr viel Spaß macht und Freude. Das ist die einzig wichtige Botschaft hier eigentlich. Wir wollen eigentlich mindestens so weitermachen, wie wir es jetzt machen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, das noch zu steigern mit eurer Hilfe. Ja. Okay, dann kommen wir zum Schluss, Franzi, oder? Ja, definitiv. Wir müssen an der Stelle oder müssen nicht wollen, am Schluss wieder Danke sagen. Und zwar auch dieses Mal natürlich an alle, die uns finanziell unterstützen. Wir finden euch alle total nett, offensichtlich, haben wir ja gerade dargelegt. Genau, das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt schon ganz viele von euch, die uns finanziell unterstützen. Und ihr seid wirklich großartig. Und diese Woche vor allem einen großen Dank an unsere neuen Unterstützerinnen, sind es wieder einige, und zwar Benjamin, Ingrid, Sarah, Thorsten, Luke, Tristan, Ulrike, Johannes, Jonas, Johanna, Jens, Bernd, Christoph und Carmen. Vielen Dank euch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Jo. Jo, dann war sie das. Genau. Die Ausgabe 112 von AstroGeo, einem AstroGeo-Plinkel. Schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen, auch zu den ganzen Fragen, die wir euch jetzt hier gestellt haben. Das kommt dann beim nächsten Mal in die nächste Iteration vom nächsten Geplänkel. Und bis dahin sagen wir Tschüss, macht's gut. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. A tous de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is running. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.